Erster, er brachte mich zu dem Tor im Osten. Zweiter, Gott kam mit viel Licht aus dem Osten. Seine Stimme war laut wie großes Wasser. Die Erde leuchtete hell. Dritter, das Bild war wie früher am Fluss Kebar. Ich fiel sofort auf mein Gesicht. Vierter, das Licht von Gott ging in den Tempel. Er nahm den Weg durch das Osttor. Fünfter, der Geist hob mich hoch. Er brachte mich in den Innenhof. Der Tempel war voll mit Gottes Licht. Sechster, ich hörte eine Stimme aus dem Tempel. Ein Mann stand direkt neben mir. Siebter, er sagte, das ist mein Thron. Hier will ich für immer bei Israel wohnen. Sie sollen meinen Namen nicht mehr schmutzig machen. Achter, sie bauten ihre Häuser direkt neben meinen Tempel. Nur eine Wand war dazwischen. Das war sehr böse. Neunter, jetzt sollen sie ihre falschen Götter wegwerfen. Dann wohne ich für immer bei ihnen. Zehnter, Hesekiel, zeige Israel diesen Tempel. Sie sollen sich über ihre Fehler schämen. Elfter, wenn sie traurig sind, erkläre ihnen alles. Zeichne den Plan vom Tempel genau auf. Sie sollen alle Regeln befolgen. Zwölfter, das ist die Regel für den Tempel. Alles auf dem Berg ist sehr heilig. Dreizehnter, hier sind die Maße für den Altar. Er hat einen Rand unten. Er ist eine Elle breit. Vierzehnter, der untere Teil ist 2 Ellen hoch. Der obere Teil ist 4 Ellen hoch. Fünfzehnter, der Platz für das Feuer ist 4 Ellen hoch. Er hat 4 Ecken wie Hörner. Sechzehnter, der Platz oben ist quadratisch. Er ist 12 Ellen lang und breit. Siebzehnter, der Rand darunter ist 14 Ellen lang. Die Stufen zeigen nach Osten. Achtzehnter, Gott sagte, das sind die Regeln für den Altar. Man bringt dort Opfer für Gott dar. Neunzehnter, gibt den Priestern ein junges Rind. Das Tier ist ein Opfer für Fehler. Zwanzigster, nimm das Blut vom Tier. Streiche es an die 4 Ecken vom Altar. So wird der Altar rein. 21. Verbrenne das Rind an einem Platz draußen. Es muss außerhalb vom Heiligtum sein. 22. Am zweiten Tag bringe einen Ziegenbock. Er darf keine Fehler haben. Reinige den Altar damit. 23. Danach bringe einen jungen Stier und ein Schaf. Beide Tiere müssen gesund sein. 24. Bringe sie zu Gott. Die Priester streuen Salz darauf. Dann verbrennen sie die Tiere für Gott. 25. Mache das 7 Tage lang. Jeden Tag gibt es einen Bock und einen Stier. 26. 7 Tage lang machen sie den Altar rein. Dann ist der Altar fertig für Gott. 27. Ab dem 8. Tag opfern die Priester dort. Dann bin ich wieder gut zu euch.